Fanboys. Mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Eimarcel. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, der Eimarcel. Eimarcel? Heißt der Witz dran? Ein Eimer-Marcel? Nee, okay. Die Themen für heute sind sehr Apple-lastig. Ja. Deswegen steigen wir, also, oder möchtest du zuerst noch was zur Folgennummer sagen schon, oder? Die Themen sind sehr Apple-lastig. Bianca hat heute ihre Meisterprüfung. Aha. Am Abend geht Hans zu Franz und bei Carsten und Robert bahnen sich Spannungen an. Das hört sich nach wahre Liebe an oder so. Folge 136, Lindenstraße. Ach, Lindenstraße. Sehr schön, sehr schön. Aber 136 war ja wirklich eine der ersten Folgen von Lindenstraße, oder? Jetzt das ist richtig, 88 lief die. Die habe ich aber wahrscheinlich sogar gesehen. Das war so Familiensport. Das ist ja bitter. Ja. Ja, Carsten und Robert. Carsten und Robert. Wir hatten allerdings letztes Mal eine Hausaufgabe gegeben. Und tatsächlich hat sich jemand gefunden, der diese Hausaufgabe mit Bravour gelöst hat. Es ging um die Harshad-Zahlen. Das begrüße ich sehr. Also diesen Enthusiasmus da wirklich gleich auf Stack Overflow und einen Post und eine Erklärung und sogar unsere Definition von der Harshad-Zahl zweiter Ordnung da aufzuschreiben. Also sehr gut, sehr gut. Ja, hat mich sehr gefreut. Also hat gerade jemand die Harshad-Zahlen zweiter Ordnung parat? Ja, also die nächsten Folgen mit Harshad-Zahlen zweiter Ordnung sind die 162, 180, 200, alle Zahlen ohne Gewehr. Ja. Wissen wir das dann quasi auch. Vielen Dank an, wie heißt der gute Mann? Cliff, ich habe schon wieder vergessen. Jetzt muss ich E-Mail gucken. Ja, wir haben auch vergessen. Ach, weil wir auch wieder nicht vorbereitet sind hier. Das ist zum Kotzen. Unterhaltet doch derweil irgendwie hier so ein bisschen. Ja. Ja. Und sonst? Also bis auf Lindenstraße, das war dann eine einzige Serienfolgennummer-Referenz heute. Das war meine einzige. Soll ich noch ein bisschen erzählen? Ja, ich hab's vergessen. Ich find's nicht mehr. Ja, aber dafür hast du schon den Geräusch gespoilert. Oh Gott, Hans wirft verstohlene Blicke zu Anna Ziegler. Oh Gott, echt? Papa Beimer ist noch bei Mutter Beimer. Und Marion ist verschwunden. Papa Beimer ist nicht nur bei Mutter Beimer, sondern wir müssen noch einen Fehler korrigieren, weil nämlich der CCC auch bei der FSA war. Genau. Er ist dann tatsächlich auf der Organisatorenliste noch aufgetaucht. Mein Fehler erklärt sich daher, dass er da lange nicht war. Ja, das war dieses Jahr sowieso ein bisschen vermuddelt. Ja, das war alles ein bisschen. Der Ort hat sich ja irgendwie auch noch kurzfristig verändert. Auf den Plakaten stand der falsche Ort. So hat auch der CCC erst am Mittwoch vor der FSA dann irgendwie Platz gefunden auf der Liste. Jo. Insofern sei das auch noch nachgereicht als Erratum vom letzten Mal. Ja, und dann die Errata von diesem Mal. Ja, genau. Kommen wir zu neuen Fehlern, nachdem wir die alten jetzt korrigiert haben. Und es soll dann erstmal gehen tatsächlich um die Keynote. Wer hätte es gedacht? Ja, die Keynote. Ich glaube, Sie haben die iWatch vorgestellt, oder? Habe ich gut aufgepasst? Ja. Die iWatch vorgestellt und irgendwie die Quartalszahlen für nächstes Jahr irgendwie auch gleich vorgestellt. Ja, einen Retina Apple TV auch. Mhm. Also und die Infrarotkamera. Ja. Mhm. Also alles, was man wollte. In Wirklichkeit natürlich nicht. Also falls ihr es nicht gesehen habt, Sie haben das Erwartete gemacht, nämlich 5C und 5S vorgestellt, das Telefon. Es gab keinen Livestream, was ich schade fand. Ja, aber irgendwie hatte man ja eh schon sowieso alles gesehen, was kam. Ja, aber so über Ticker finde ich es immer ein bisschen öder. Es gab interessanterweise ja ernsthaft dann die Aussage von Tim Cook an die Mitarbeiter, dass aufgrund der Location sie keinen Stream hatten, so auch intern nicht nach Apple. Das hätte ich ja echt nicht gedacht. Da muss ich nochmal, glaube ich, hatte ich dann nicht letztes Mal Sophia für ausgelacht, dass das in einer Location liegen könnte. Naja, aber er hat am Anfang irgendwie Berlin, Tokio und noch irgendwas begrüßt als Zugeschaltete. Also das passt ja nicht so ganz ins Bild. Da fällt mir ein, ist es nicht jetzt auch heute nochmal die chinesische Variante davon live gegangen? War doch so eine Ankündigung, dass am Tag drauf derselbe nochmal ein spezieller Vortrag für China stattfindet. Okay, da habe ich jetzt gar nicht gefolgt. Nun ja. Es ging dann auf jeden Fall los mit dem üblichen langweiligen Gedöns, namentlich in diesem Fall iTunes Festival erstmal. Was wir ja auch mal kurz erwähnen können, weil das läuft ja noch. Ja, genau. Wir haben es zwei Wochen bevor es startet erwähnt oder dann nicht mehr. Also, ja. Aber es läuft noch. Und jetzt könnt ihr euch sagen, ihr habt schon die Hälfte verpasst. Mhm. Aber ihr könnt ja noch nachgucken. So ist es ja so, fast alles fast. On Demand auch verfügbar ist. Also es war letztes Jahr auch so. Nicht wirklich ganz alles. Also wenn ihr alles mitbekommen wollt, müsst ihr live gucken. Ist immer abends. Man kriegt in der App auch tolle Push-Nachrichten, damit man nichts verpasst. Mhm. Und es sind tolle Live-Konzerte, die man einfach umsonst genießen kann an der Stelle. Oder wenn man im Vorfeld sich so ein bisschen Lotto spielen will, kann man sich Tickets schießen, indem man sich bewirbt und wirklich live vor Ort sein. Und angeblich waren da aber so 200 Millionen Leute, die da... Oder 20 Millionen? Scheiße. Ich glaube 20. 20, aber trotzdem 20 Millionen, die gerne Tickets gehabt hätten. Hm. Hm? 200 wäre ein bisschen viel, also schon bei der Einwohnerzahl von Großbritannien. Ja, aber das kann, also, du musst ja nicht in Großbritannien sein, nur wenn du da ein Ticket haben willst. Nur wenn du da hinfahren willst, um da hin zu... Für ein Konzert nach London zu fliegen, ist jetzt nicht unbedingt... Ja gut, aber es wäre schon sehr viel. So. Ja. Genau, 20 Millionen waren es. Ja. Ja. Finden sie toll, haben sie gemacht. Dann haben sie auch noch einen Store restauriert und ersetzt in Amerika. Ja, der Stanford Store, den haben sie jetzt irgendwie aus so einer Mall-Boutique-Dings rausgenommen und irgendwie 1000-mal größer gemacht und irgendwie jetzt alles super und Glas und Architektur super toll, Gedöns, hurra, hurra. Ja. Bin ja froh, dass Schlecker das nicht früher gemacht hat. Ihre Stores announced. Mhm. Ja, und dann haben sie noch erwähnt, so iOS 7. Und in dem Kontext dann, dass sie jetzt im nächsten Monat das 700-millionste iOS-Device verkaufen werden. Hm. Shippen, aber das ist, glaube ich, Shippen ist Verkaufen in Apple-Lingo an der Stelle wirklich. Ja, mehr oder weniger zumindest. Ja, 700 Millionen iOS-Geräte ist schon der Hammer. Und die Hälfte davon funktioniert schon nicht mehr. Das ist ja das große Geheimnis. Ja. Ja, deswegen können die ja nach wie vor so viel verkaufen und die Kurven immer exponentieller zeichnen, weil die meisten Geräte davon schon gar nicht mehr gehen. Mhm. Ja. Man hat also dann nochmal diesen ganzen Sums gesehen, den man schon auf der WDC gesehen hat. Mit Craig hat präsentiert und hat natürlich wieder ein paar Haarwitze eingebaut. Mhm. Also hat im Homescreen nach Moose gesucht und hat dann so ein Kompliment für seine Haare als E-Mail-Antwort bekommen an der Stelle. Und hat dann einen Reminder, dass er Shampoo und Conditioner besorgen muss. Ja. Ja. Also die Hair Force One war wieder in Full Effekt. Mhm. Aha. Ich finde, nein, das ist ja auch ein Haar. Achso, Haar. Ich finde ihn aber recht charming an der Stelle inzwischen. Am Anfang fand ich, also wie er das erste Mal OS X vorgestellt hat, fand ich ihn so ein bisschen anstrengend. Und jetzt ist er eigentlich, macht er eine ganz sympathische Show. Also der fühlt sich zunehmend wohler auf der Bühne, finde ich. Ja, aber es ist halt irgendwie so, was für mich nicht mehr so gut funktioniert, ist diese Self-Deprecation von allen Beteiligten mittlerweile. Weil früher hattest du halt immer so den Straight Man und den Comedy Man, also Steve und Phil. Mhm. So Steve Jobs und Phil Schiller, wo halt dann klar war, Phil ist halt so der Pausenclown. So, und der verhält sich auch dementsprechend. Jetzt hast du halt irgendwie so gefühlt nur Pausenclown und den langweiligen Cook. Das ist auch wieder wahr. Naja, aber ich fand es trotzdem ganz kurzweilig und im Video gucken selber, also da es ja keinen Stream gab, haben wir mehr oder weniger die Berichterstattung gelesen, da waren die iOS 7 Sachen ziemlich langweilig, aber sie waren so durchgepowert im Video, dass man sich durchaus nochmal anzeigen lassen kann oder angucken kann. Was mir dann nämlich da aufgefallen ist, was ich bisher noch nicht hatte, ist, dass im Notification Center, und das fand ich bemerkenswert, die Information drin steht, weil das iPhone sich merkt, wann du wie commutest, wann deine nächste Bahn geht. Ah. Und das war die Erwähnung, sodass das iPhone praktisch deine Location mehr oder weniger trackt, um dir bessere Auskünfte geben zu können an der Stelle, was nie so explizit, so Google Now, aber ansonsten gar nicht so explizit erwähnt, finde ich. Deswegen eine Erwähnung hier. Also man muss auch schon reingucken, so, um das tatsächlich zu sehen. Ja. Interessant. Ja, ob ich sowas brauche, weiß ich nicht. Und vor allem auch, die öffentlichen Verkehrsmittel in Europa, ob die in irgendeiner Form überhaupt datenmäßig dann erfasst werden, ist ja auch wieder auf einem anderen Blatt. Ja, Krummel, Krummel. Und ja, aber es gab dann tatsächlich auch Neuigkeiten zu iOS 7, nämlich das Release-Datum. Genau, das Release-Datum, und das ist nächsten Mittwoch. Ja, der 18. Der 18. September. Mhm. Und die Golden Master haben sie nicht angekündigt, ist aber dann natürlich am Abend rausgefallen für die Entwickler. Ja. Mhm. Oder für alle, die sich diesen Developer-Account geshoppt haben und jetzt endlich die Version schon draufspielen können, ohne dass sie alles kaputt machen. Ja, das ist ja mittlerweile so ein bisschen ein sehr großer Club, ein sehr großer exklusiver Club geworden, so dann denjenigen, die Golden Master haben können oder überhaupt die Beta. Aber ja. Ja, und jetzt kann man sich ja auch das iPhone 5C kaufen, um die 100 Euro zu sparen, um in den Developer-Club zu kommen. Ah, deswegen. Ja, das macht Sinn. Ein paar neue Sachen gab es aber trotzdem auch noch, nämlich neue Klingeltöne. Oh ja. Ja, Klingel- und Geräuschtöne sind anders. Klingel- und Geräuschtöne. Nee, Alarmtöne und mit Geräuschtöne meine ich jetzt zum Beispiel, wenn man ansteckt, das ist ein anderer Ton. Und so dieses ganze Sounddesign hat sich ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, ob zum Guten, aber das Locken ist auch irgendwie so Metall geworden. Jetzt irgendwie, ich kann es mal so. Hat man jetzt wahrscheinlich kaum gehört. Also aber so, mehr Skullmorphismus in den Tönen. Ja, ja, genau. Also es hat jetzt irgendwie, es hört sich jetzt so an, als würdest du es in eine Turnhalle reinwerfen. Mhm. Es hört sich alles so ein bisschen Alt-Synthi an, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so, das ist irgendwie so vor Brian Eno noch ein bisschen schlechter. Ich mag die neuen Klingeltöne, aber ich mag sie lieber als die sie nachgeliefert haben nach der ersten Revision. Ja, Also da haben sie eigentlich nur Schrott nachgeliefert eigentlich. Ja, ja. Und die kann man jetzt zumindest benutzen, ohne dass einem peinlich ist. Aber sie sind schon auch, jetzt so Deluxe sind sie auch nicht. Ja, schlimm geht's sind sie auch nicht. Kann man eigentlich noch Klingeltöne kaufen auf iTunes? Ja, ja. Ja, echt? Ich habe letztens erst so einen Star Trek Communicator Klingelton gekauft. Ah. Nicht so voll Wein, mehr selber zu machen. Aber man kann auch immer noch selber welche machen. Ja, ja. Über GarageBand nach wie vor, oder? GarageBand oder Fission zum Beispiel kann das auch. Mhm. Okay. Ja. Oder halt einfach MP4 machen, das M4R nennen und aufs iPhone. Ich habe das irgendwie schon lange nicht mehr gemacht. Der Klingelton habe ich eh aus. Das vibriert nur und für die Alarmgeschichten habe ich immer die Gitarre. Hm. Die Gitarre. Jo. Ja. Aber sonst. Da piept es auch gleich wieder bei mir, weil ich kurz den sie aus hatte. Nun ja. Ansonsten Wallpapers gibt es auch neue. Ganz spannend. Mhm. Ja, aber der Rest, was so zu iOS 7 so total clownesk, habe ich jetzt gerade eins. Oh. Ja. Also, aber der Rest, der so zu iOS 7 erwähnt wurde, war dann nichts Neues mehr. Nee, das war alles irgendwie alt gewohnt. Es gab halt eine Meldung noch, die da in diesen iOS 7-Kontext noch mit reingehört, sozusagen, nämlich, dass Apple jetzt irgendwie seine iOS-Software verschenkt. Ah, ja, stimmt. Namentlich iWork, iMovie und iPhoto. Also sie machen praktisch mit iWork und iMovie und iPhoto dieselbe Geschichte, die sie beim Mac-Kauf machen. Wenn du den Gerät kaufst, kriegst du iLife dazu. So. Aber kein iWork. Auf dem Mac ist übrigens iWork nicht dabei. Ob sie das dann auch noch machen bei Mavericks, wäre auch interessant. Was ich auch spannend fand, dass sie GarageBand nicht dazu gepackt haben. So. Stimmt. Eigentlich gehört GarageBand ja da auch in dieselbe, stimmt, in dieselbe Kategorie. Ja. An sich finde ich den Move schwierig, weil sie eigentlich eh schon so günstige Apps waren, wenn du sie gebraucht hast. Also das ist jetzt nicht so, das macht jetzt eher noch die Preistreiberei nach unten noch stärker, finde ich. Auf der anderen Seite hast du jetzt auch nicht mehr die ganzen Apple-Produkte, die Charts dominieren, die ersten fünf. Stimmt. Das ist angenehm. Das ist potenziell auch nicht schlecht. Aber naja, auf dem Desktop schon noch, aber auf dem Desktop ist ja eh schlimmer im Mac App Store als. Ja, ja, ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, sie haben sich nicht die Zeit genommen, die Ereignisse zu abzudaten. Das ist alles noch der volle Skeuomorphismus, 3D-Rendering. Ja, es ist vor allem halt auch so in diesem Fünfer-Set jetzt, das wir jetzt da zusammen vorstellen, da passt halt nichts zu nichts. Ja, also iWork ist halt so ein Stil, iPhoto ist ein Stil und iMovie ja sowieso nochmal für sich extra. Jo. Ja, so ist das. Hier ja, auch auf der Webseite ist noch die glossy Menübar. Tja. Alles scheiße. Ihr habt das hier zuerst gehört, alles scheiße. Nee, ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so super schlimm. Ja, also ich finde es okay, dass Apple das verschenkt. Ich denke, gerade auf iOS haben jetzt die wenigsten auch wirklich Pages benutzt oder so. Wie gesagt, Pages auf iOS ist mein liebstes Pages, weil so mal eben so einen Beschwerdebrief irgendwo hinschreiben oder so, dann ein Template hier rausziehen, dann sogar über AirPrint drucken. Das ist mir fast lieber als was anderes, also wenn ich unterwegs bin. Verständlich. Ja. Nun ja, in jedem Fall gibt es das für umsonst. Ist auch, wenn du installierst, dann klar, sie gleich so ein Dialog, hey, hier, wir schenken die Software, klick auf Download All. Ich fand interessant, dass sie so mit iWork gestartet haben an der Stelle, aber die iWork, also den Webteil jetzt nicht mehr erwähnt haben, der ja letztens mal geplatzt ist, weil sie die Beta für alle geöffnet haben. Das wäre ein bisschen peinlich gewesen. Ja, aber überhaupt, dass es es gibt, nochmal zu erwähnen, glaube ich, in dem Fokus auch schlecht, weil es funktioniert ja nicht auf iOS. Stimmt, auf iOS geht ja die ganze iCloud immer noch. Oh. Lass uns nicht in diese Tangente abschweifen. Genau. Es wurde nämlich dann auch tatsächlich zielstrebig auf dem Event nicht abgeschiffen, sondern es kam sofort das iPhone 5C. Ja. Ja. Also es kam erst die Ansage, wir machen iPhone. Ja. Und wir machen diesmal sogar zwei Modelle. Ja, genau. Ja? Also die Ansage war, normalerweise machen wir das immer so, dass das Vorjahresmodell billiger wird und dann gibt es ein neues und dann kannst du das Vorjahresmodell für einen Huni weniger kaufen. Und dieses Mal machen wir es halt anders, weil der Markt groß genug geworden ist, dass wir jetzt zwei neue Geräte vorstellen können. Ja, also die Aussage fand ich eigentlich schon interessant, weil sie haben halt jetzt, sie produzieren so viel Volumen, ist eigentlich die de facto Aussage, dass auch ein Jahr lang dasselbe Ding produzieren langt. Ja, weil das iPhone 5 selber haben sie ja gekippt. Das wirklich. Stimmt, ja. Ja. Das iPhone 5 in der Form, wie es jetzt gab, gibt es nicht mehr direkt zu kaufen. Lustigerweise, das 4S kannst du trotzdem noch kaufen jetzt. Ja, das gibt es jetzt gerade zu Verträgen dazu manchmal. Ja. Aber das nur am Rande. Es soll nämlich jetzt gehen um das 5C. Das 5C. Mit kleinem C wohlgemerkt. Nicht großes S wie beim Vierer. Naja, das Vierer wird jetzt auch mit kleinem S geschrieben. Ach, das ist Apple. Also posthum jetzt. Redcon. Verstehe. Keine Ahnung. Denn ich habe die Presse Nachrichten gelesen und da steht es auch mit kleinem S. Früher war das ein großes immer S. Ein kleines S. Nein, das war schon immer ein S in einem Vierquadrat. nun ja, jetzt ein C in einem Quadrat. Ist es eigentlich auch im Quadrat? Im Logo ist es im Quadrat. Schon geil. Ja. Aber also im Text ist es einfach nur Text. Ja, das ist dieses Gerät, das in der Hamsterbadewanne kommt. Mhm. Und das ist tatsächlich halt so, wie wir auch schon in der Presse vorab lesen konnten, dass es ist. Das ist bunt und das ist im Wesentlichen ein iPhone 5. Es ist im Wesentlichen ein iPhone 5, hat zwei Verbesserungen gegenüber des iPhone 5 technischer Natur innen drin. Das eine ist eine größere Batterie. Oder ja. Eine Batterie mit mehr Kapazität, ob sie wirklich flächenmäßig größer ist, weiß ich nicht. Und die andere ist die Kamera, die auf dich zuzeigt, hat ein bisschen mehr Pixel. Also bessere FaceTime-Kamera, wie das bei Apple genau. heißt. Genau, FaceTime. Vorne FaceTime, hinten EyeSight. Ja. Oder ja, andersrum. Aber an dem Billig-iPhone ist eigentlich gar nichts dran, oder? Naja, weil also es ist nicht günstiger als immer das ältere Gerät in den Jahren zuvor. Dieses Billig-iPhone, also wir haben hier ja auch nie wirklich in dieses Gerücht reingekauft. Reingekauft ist auch ein schöner Anglizismus an der Stelle. Wir haben nie wirklich so dran geglaubt, dass das wirklich billig wird, sondern dass es halt einfach so, dass das iPhone 5 quasi ersetzt in seiner Funktion als das Vorgängermodell, das jetzt ein bisschen billiger ist. Ja. Und da ist irgendwie, also mich wundert es jetzt nicht, dass es nicht billiger ist. Also mich wundert es auch überhaupt nicht, dass es nicht billiger ist. Für mich macht das auch mehr Sinn, so wie Apple sich positioniert, dass die Preise einfach genau so segmentiert gleich geblieben sind wie im letzten Jahr. Das war das, was ich vorhin mir noch nachgucken wollte, ob mein Top of the Line iPhone 5 ohne S, genauso viel gekostet hat, wie das 5S jetzt kosten wird. Und ja, geunlocked kostet das auch 900 und dann geht es halt jeweils um 100er Schritten nach unten. Ja. Ich habe eher das Gefühl, dass sie eine Marktpositionierung machen, die das neue Modell aufwertet und sagt, das ist so das Premium-Pro-Ding. Also den Leuten, die das neue Modell haben, sagen, so das Gefühl geben, hey, ich habe jetzt aber auch den großen Schlitten gekauft. Ja, ja. Und auf der anderen Seite das alte Modell zugänglicher machen, weil das ist, also ich hätte es F genannt, weil das hat sich so durchgesuppt, Fun. Das ist das Spaß-iPhone, da Lifestyle, Spaß, Sport, rumlaufen. Die Grätsche finde ich halt eigentlich interessant, dass sie gleichzeitig so das S nochmal aufwerten, aber eben den den alten Bereich auch aufwerten. Und ich weiß nicht, ob das so gut klappt. An sich kann ich mir das aber schon vorstellen, weil so das, also dieses bunte Plastik iPhone hat schon einen ganz anderen Lifestyle-Anspruch als jetzt das 5S. Das 5S ist schon tendenziell so der neue Technik-Geek-Scheiß und das Bunte ist irgendwie so, das will ich jetzt eher so Richtung Accessoire und das muss irgendwo dazu passen und das macht ja, das macht mehr Spaß. Ja. Da würde jetzt auch diese Hülle reinpassen. So. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, ich habe ja spontan getwittert, Crocs for iPhone. Mhm. Die Idee hatten andere auch. Und das sieht halt original aus wie diese Plastikschuhe. Ja. Mit den Löchern da rausgeschnitten. Das hat insgesamt so einen ziemlichen Retro-Look-Touch. Ja. Sowohl die Farben als auch so diese runden Löcher, die da hinten dran sind, als auch das ganze Ding. Die Frage ist, wie sich diese Hülle anfühlen wird. Sie ist mit $30 auch nicht besonders günstig. Nee. Aber sie ist jetzt von dem, was von Apple bisher kam, mit die sinnvollste. So. Den Bumper fand ich auch so, Ja, stimmt. Ja. Ja, aber das 5C kann man machen. Ich fand in dem Video schön, dass Johnny Ive sich nicht so dumm ist zu sagen, unapologetically plastic. So. Es entschuldigt sich nicht dafür, aus Plastik zu sein. Ja. So, also richtig so. Den Punkt haben sie auch nach Hause gedroschen, dass dieses Plastik so erstens aus einem Stück ist und man sieht überhaupt, also diesen Billig-Touch komplett immer ablehnen an der Stelle, weil es ist wirklich so ein Stück Plastik mit übergangslos oben vorne alles eine Glasfront, also Produktionsqualität brutal hoch. Wir machen irgendwie 27 Schichten von was auch immer da drauf und das hat es im Vorfeld, glaube ich, auch schon auf Video gegeben, dass das wirklich sehr kratzfest ist auch, was ich bei so einem Plastik auch schön finde. Ja, aber so dieses, sie haben sich eigentlich in diesem Video und in dem ganzen Ding gegen diesen Billiganstrich verteidigt, ohne es direkt zu tun. Also eigentlich ganz geschickt, finde ich. Und die Farben sind gelb, grün, pink, weiß und blau. Ja. Gelb, grün, pink. Ja, die Reihenfolge hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber ja. Und ich habe sie jetzt auch aus dem Kopf gemacht. Und das Grün finde ich sogar recht schön, ehrlich gesagt. Ach, geht so. Also ich finde halt vor allem die Farbkombination mit den Hüllen dann so richtig so. Aber apropos Farbkombination, die kommen auch mit dem entsprechenden Hintergrund. Ach ja, das grüne iPhone hat standardmäßig einen grünen Hintergrund. Genau. Ja. Das ist dann so vorne genauso wie hin. Ja, aber man sollte vielleicht dazu sagen, dass man im App Store dann nur grüne Apps laden kann. Ja, ja. Also wenn ihr Carcassonne spielen wollt, braucht man das Gelbe. Das Gelbe oder das? Ich glaube, die meisten Apps von uns bekommen wir mit dem gelben Phone. Ja. Ja, stimmt. Nee, also für mich haben die Farben tatsächlich gestern sowas ausgelöst wie, ach, fände ich nett. Würde ich ganz gern haben, fände ich mal. Aber ja, ich werde mir das nicht kaufen. Aber es hat schon was. Ja. Ja. Also finde ich auch, aber für die von der technischen Seite her ist es halt einfach ein bisschen anderes Gerät. So. Ja, ein bisschen aber, besser ist, dafür aber auch nicht günstiger, so großartig. Ja, sondern so. Also der Preisunterschied, der ja nur $100 beträgt, praktisch von zwischen den jeweils kleinsten Konfigurationen. Genau, von 5C auf 5S. Den finde ich schon, weiß ich nicht. Wenn ich mir dann das Gerät kaufe, dann zahle ich die $100 eigentlich fast lieber als die Größe vom Platz. Ja, so. Ja. Also ich glaube, es ist schon eine klare Entscheidung für Farbe und nicht eine, die man jetzt im Wesentlichen aus ökonomischen Gesichtspunkten trifft. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, kaufe ich mir lieber das 5C 32 oder das 5S 16, die ja auch im Preis dann gleich sind. Dann ist es wirklich so eher eine Frage, was ist mir wichtiger, irgendwie so, dass es irgendwie bunt ist oder dass es schnell ist. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Marge auf dem bunten jetzt echt Bombe ist, nochmal besser als bei dem oberen. Ja. Also dass sie oben wirklich so technisch das machen, was sie können und in die Mitte das legen, was von letztem Jahr ist, nochmal gut günstiger produziert kriegen und da eigentlich dann den Hauptgewinn abgreifen. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, auf Spiegel Online war das, wo dann einer geschrieben hat, ja, für Entwicklungsländer ist es dann vielleicht nicht günstig genug. Ja. Und ich kann mich gut an meine Timeline gestern erinnern, wo halt viele gesagt haben, okay, das ist mir halt immer noch zu teuer. Ja, ja, ja. Ja, da ist manchmal so ein bisschen der vor allem, man darf halt auch nicht von diesen Vertragspreisen unbedingt ausgehen. Das sieht halt, der Unterschied sieht halt größer aus, ob ich 99 Euro zahle oder 100 Euro, oder 100, 199. aber die Unlocked-Preise sind ja dann, die unterscheiden sich ja halt nur noch, warte mal, wie viel kostet es denn? 499? 599? Ich glaube 399. 399, oder? Also das teuerste S ist 900. Ja. Also 899. Das ist 64, dann 32 ist 799 und die 16er Variante ist dann 699 und dann mit 599 ist der Einstiegspreis für Unlocked. Dann stimmt. Für das 5C. Ja. Ja, und das ist halt dann eh schon hochpreisig. Ja, ja, ja. Definitiv. Nun ja, wo wir schon bei hochpreisig sind, können wir dann auch zu dem hochpreisigeren Bruder noch kommen, das oder der Schwester, das iPhone. Schwierig. Auf jeden Fall das 5S. Das 5S. Was kann das denn jetzt Tolles? Es kann golden sein zum Beispiel. Ja. Das ist ja wirklich passiert. Es kommt tatsächlich in den Farben Gold, Silber und Space Grau. Und das ist kein Witz. Ja, aber es ist, klingt schon sehr lustig. Und Space Grau ist das neue Schwarz im Übrigen, weil das sieht ja genauso aus wie das alte Schwarz. Nee, weniger Schwarz. So es bisschen, ist tatsächlich so ein bisschen weniger Schwarz. Und es ist wohl auch wirklich, hat wohl schon auch damit zu tun, dass sie ein bisschen mit dem Schwarz Probleme hatten, dass es so ein bisschen abbrutzelt. Ja. Wobei dein sieht eigentlich super aus, oder? Das ist ja auch ein Austauschgerät, das gerade mal 3 Monate alt ist und seitdem habe ich es nicht aus dieser Hülle rausgetan. Deswegen sieht das noch relativ gut aus, ja. Nun ja, also wie gesagt, Space Grau. Space Grau. Naja, die deutschen Übersetzungen sind sowieso noch, hören sich nochmal doppelt albern an. Wie ist denn die Front von dem Space Grauen? Weiß. Nee, schwarz. Die ist schwarz. Und von den anderen zwei ist weiß. Weil das ist mir wichtig, eine schwarze Front zu haben, weil ich finde, das Weiß lenkt ab von den Apps. Jetzt müssen sie ihre Marketing-Guidelines auch wieder neu schreiben. Naja, auf jeden Fall das 5S in diesen 3 Farben. Das Goldene sieht jetzt irgendwie so ein bisschen Champagnerfarben golden aus, aber nicht ganz so schlimm golden, aber irgendwie trotzdem so ein bisschen nach Rolex. Weiß nicht, also ich finde das nicht so super interessant als Farbe für ein iPhone. Ich jetzt auch nicht, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Nö. Also das ist ich finde so. Die Kombi mit dem Weiß halt ganz strange. Also das ist für mich diese komische Schmuck-Assoziation. Ja. Und dann der neue Ring, Home-Button. Stimmt. Noch dazu, ja. Ja. Wirkt erstmal total irritierend für mich. Tja. Aber unter der Haube ist es tatsächlich dann auch neu. Und zwar ist das passiert, was wir irgendwie vor ein paar Monaten schon, glaube ich, spekuliert hatten. Nämlich, dass es tatsächlich jetzt schon 64-Bit ist. Mhm. Und das bringt ja so einiges. Das ist sehr spannend, ja, dass sie das schon gemacht haben. Also sie sind einerseits jetzt früh dran damit, also sind, glaube ich, die behaupten so, das erste Smartphone zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ob es schon Tablets gibt mit ARM8, aber glaube ich auch noch nicht. ARM8-Architektur. Also sie sind auf alle Fälle früh dran und interessanterweise ist bringen die 64-Bit bei der Architektur auch nochmal viel. Schon allein deswegen, weil sie eine doppelte Anzahl an Register haben. Das heißt, man hat mehr Platz, um damit zu arbeiten. Man kann sich mehr Sachen im direkten Zugriff merken, sozusagen. Genau, eigentlich so das Kurzzeitgedächtnis ist. Genau, das Kurzzeitgedächtnis ist doppelt so groß. Das super Kurzzeitgedächtnis ist doppelt so groß und deswegen geht alles schneller. Wenn man ein bisschen sich reingreift, merkt man, dass es durchaus nicht unbedingt weniger Speicher braucht, weil halt einfach einerseits weil alle Datentypen ein bisschen größer werden, auch wenn man es nicht braucht, wenn man es nicht explizit wieder kleiner kleiner drückt. Also das ist so ein bisschen so der Pferdefuß, muss man drauf aufpassen. Aber ansonsten ist es einfach dadurch auch zukunftssicherer. Also gerade wenn der RAM doch mal die magische Grenze von, wie viel sind es, 4 GB übersteigen sollte, was noch länger dauert, glaube ich. Aber ja, vor allem halt der Prozessraum, ja. Raum für einen, also. Aber so der adressierbare Bereich, also für sowas wie jetzt Google Earth oder so, ist das durchaus, glaube ich, spannend, wenn sie da nicht mehr so Stunts machen müssen, um das aber ich glaube, dass mobile Geräte so viel RAM haben, dass es relevant wird, da sind wir noch ein bisschen weg von. Ja, aber das ist so, das ist Integerzahlen in der Größenordnung gibt, das durchaus, kann durchaus hilfreich sein. Aber an sich ist es einfach durch die doppelte Anzahl an Register einfach schneller. Ja. So, das ist wohl so, dass auch so an sich einfach nur gegen 64-Bit bauen bringt an sich einen Geschwindigkeitsgewinn. Das ist schon mal schön. Ja. Sie haben selber dann gemeint, dass es prozessormäßig so sich nochmal verdoppelt, was so gegenüber dem iPhone 5. So, und auch GPU-mäßig. Genau, und auch GPU-mäßig nochmal verdoppelt. Was dann schon eine ganz ordentliche Leistung ist, die also drin steckt. Ich fand das ein bisschen lustig, dass sie ich finde das lustig, dass sie auch auf der Webseite und in dem Vortrag ja auch als Referenzgröße das iPhone 1 irgendwie haben. So, und dann sagen, 56 Mal schneller als das erste iPhone. So, wo du dir auch denkst. Das so, war die Grafik, ja. 40 Mal schneller nur die CPU. Ja, aber so. Denkst du dir so, und was soll ich mir jetzt darunter vorstellen? So. Ja, das ist halt ein großartiger Marketing-Schachzug an der Stelle, weil sie halt nur die eigenen Produkte auf der Slide haben. Das ist so normalerweise schneller als oder Ding ist immer ein Vergleich mit was anderem. Das heißt, du hast noch, die erwähnen ja nicht mal irgendwie ja, Nexus oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich wollen sie es auch nicht direkt mit dem 5er vergleichen, weil da hast du natürlich dann gegen das 5er C auch positioniert. Und das willst du vermutlich auch nicht. Das stimmt natürlich auch an der Stelle. Ja, und man muss auch bedenken, dass iOS 7 durchaus ganz viel von dieser Performance braucht. Ja, eben. Die da jetzt neu dazu kommt. Also die Betriebssysteme werden nicht unbedingt schneller, sondern die bleiben halt, wenn man das neueste Gerät hat. Ja, vor allem können die Betriebssysteme halt auch viel mehr und die Geräte können viel mehr. Und ja, genau. Aber müssen viel mehr Daten schaufeln, allein schon, weil sie die x-fache Auflösung haben und riesen Bilder machen und mehr RAM und Gedöns. Insofern ist das so ein bisschen eine zu einfache Rechnung an der Stelle. Naja, aber solange wir uns auf diesem Pfad weiter bewegen, wo wir Geschwindigkeitszuwächse, also reine Leistungszuwächse von 100%, so im Rahmen von 100% bekommen, das ist schon eine großartige Geschichte noch. Also da ist einfach viel drin und sowohl auf der Grafikseite als auch auf der CPU-Seite ist da auch noch viel drin. Also es geht auch noch weiter, dadurch, dass wir im Endeffekt da so diese die Desktop-Entwicklung so ein bisschen wieder nachvollziehen auf den mobilen Chips, ist da einfach an der Stelle noch Luft. Und das finde ich cool, weil einfach schon wahnsinnig viel geht mit den Geräten, jetzt schon. Ja, Sie haben dann auch gleich im Zuge dieser, jetzt können wir auch nochmal schneller Grafik Aussage dann auch gesagt, jetzt das neue iPhone kann dann auch OpenGLES 3.0. Und da kann man irgendwie ganz tolle Sachen machen, irgendwie mit Depth of Field-Effekten und Lens Flare und anderen Schnickschnack und irgendwie J.J. Abrams wäre stolz auf die Lens Flares und alles super. Und dann haben sie wieder dieselben Menschen rausgetragen, die sie jedes Mal raustragen, wenn es darum geht, Grafikperformance irgendwie zu demonstrieren, nämlich die Menschen, die Infinity Blade machen. Und dieses Mal nicht Infinity Blade Dungeons, sondern Infinity Blade 2S. Nein, 3. 3. Ja. Mal sehen, ob das dann rauskommt. Angeblich, die Ankündigung ist, es kommt mit dem zusammen mit dem iPhone 5S. Mit dem iPhone 5S, das heißt eigentlich am 20., wenn das wirklich so ist. Mal sehen. Mhm. Ja, die Grafik sah gut aus. Ja. Wer hätte es gedacht? Das Spiel selber ist halt wahrscheinlich wieder so, wie das Spiel halt so ist. Tja. Das war mir immer schon ein bisschen zu lusch. Ja, irgendwie Drachen töten und so. Oh ja. Dann haben sie noch ganz groß gefeatured und das fand ich so ein bisschen interessant, aber habe es mir dann hinterher auch erklären können, dass sie irgendwie den Motion Co-Prozessor irgendwie so prominent featuren. Irgendwie so, wir haben jetzt den A7 und jetzt haben wir noch den M7 so als zweiten Prozessor. Aber ist ja auch verständlich, dass sie das nochmal so extra sagen, glaube ich. Ja, ich denke, es ist eine ganz gute. Also für den Konsumenten ist es interessant. Ja. dass es dieses Ding wirklich gibt. Weil also Motion Processor, wir hatten ja eigentlich das letzte Mal, wie wir darüber gesprochen haben, auch uns überlegt, ob es vielleicht auch eine DSP-Geschichte ist für so Video-Processing, ist es gar nicht. Es ist wirklich nur ein extra Teil oder ein extra Prozessor, der für die ganzen Motion-Sensordaten da ist. Und so wirklich Accelerometer, Gyroskop, Magnetoskop und GPS. Und ach, GPS auch? Ja, okay. Habe ich schon so verstanden auch. Und was da der Clou ist, dass der Prozessor halt laufen muss, aber sonst nichts. Um jetzt, wenn ich jetzt joggen gehe oder sowas und wenn ich jetzt, okay, wenn ich iPod höre, ist sowieso auch klar, aber wenn ich jetzt irgendwie das Telefon ansonsten nicht benutze, kann ich halt nur diesen Prozessor laufen lassen und der schneidet alles mit und kann da drauf sinnvolle Dinge tun. Gibt es auch eine extra API dafür dann und also ich kann quasi jetzt mit diesem Motion Co-Prozessor so dieses Fitbit-Zeugs zum Beispiel sparen, weil das macht mein iPhone jetzt sowieso automatisch, ohne viel Strom zu brauchen, weil das macht alles dieser Co-Prozessor. Genau, der eine Aspekt ist, ohne viel Strom zu brauchen, der andere ist, glaube ich, wirklich, dass du damit auch komplizierteres Zeug machen kannst, im Sinne von, du willst halt dann als ganzes Telefon geweckt werden, wenn interessante Sachen passieren. So, ja, wahrscheinlich können sie dann irgendwie Geofencing auch über das Ding machen, wenn der wirklich auch GPS kann. Ich muss mal gucken. Ja, denke ich mir auch. Also das ist alles schick. Mal gucken, was da rauskommt. Sie haben ein bisschen announced, dass so diese Nike Fuel Punkte damit auch sich ergattern lassen. Wer hat's gedacht? Ja. Ich finde es so erstaunlich. Mit voller Game-Center-Integration. Dass die immer noch auf diesem Nike-Kram rumreiten. Ja, Cook sitzt ja im Aufsichtsrat von Nike. Ach. Ach so. Na dann, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Und also dann? Batterielaufzeit genauso gut bis besser. Tja, so insgesamt aber. Ja, also fand ich, also ich weiß nicht, war das letzte Mal auch schon so, dass es 10 Stunden, was war das, dass viele der wirklich, ich benutze das Telefon, Zeiten 10 Stunden waren und nicht nur die, ich höre jetzt iPod. Und überraschend für euch, Daten über LTE kosten weniger Strom als über 3G. Ja, für mich zumindest nochmal. Tja. Wenn man dann tatsächlich LTE hat. Ja, also viel mehr LTE-Bänder. Der Chip kann mehr, aber natürlich immer noch nicht alle. Also so ein Worldphone ist es immer noch nicht. Nee. Ist es aber bei allen Anbietern irgendwie nicht, muss man feststellen. Die haben einfach das LTE-Zeug ist so aufgesplittet in so viele unterschiedliche Bereiche, dass das wohl echt schwierig ist. Zumindest sind sie auf dem Weg dahin. Ja, aber kriegen wir in Deutschland jetzt mehr LTE-Bänder rein? Oder ist das unklar? Also jetzt nichts Relevantes so. Ich dachte, dass es bisher nur Telekom war, wirklich, und jetzt haben Vodafone zumindest noch mit dabei ist und auch O2 dann auch noch abgedeckt wird, ist noch unklar. Ja, also O2 hat behauptet, sie würden irgendwie mit dem iPhone, mit Apple zusammenarbeiten, dass das iPhone 5S auch funktioniert in ihrem Netz. Ob das allerdings heißt, dass es zum Launch funktioniert oder ob O2 in Zukunft auch irgendwelche Bänder irgendwann mal schaltet, auf denen das iPhone surfen kann, das steht allerdings irgendwie im Wind. Sozusagen. Nun ja, abgesehen davon haben sie noch viel an der Kamera gemacht. Das war ja auch so einer der Punkte, die gerüchtet wurden im Vorfeld der Veranstaltung. Und sie haben da im Wesentlichen so DSP, oder DSP ist es nicht, aber im Wesentlichen halt Software-Feature und Firmware, Kamera-Firmware-Features gebaut, die dann darin resultieren, dass schönere Bilder dabei rauskommen. Ja, das haben sie halt ziemlich breit ausgeführt. Also rein hardwaretechnisch haben sie diesen Doppelblitz, den man auch schon vorher in entsprechenden Rumors gesehen hat, und der ist wohl wirklich einfach zwei unterschiedliche farbene LEDs, die dann je nachdem, wie stark man die ausleuchten und blitzen lässt, der Lichtstimmung sich anpassen können, die dem Raum eh schon vorherrscht. Und dann hast du nicht diese ekligen, es ist alles irgendwie knallweiß Bilder, sondern angeblich viel bessere. Wenn man sich die Keynote richtig angeguckt hat und nicht nur die Berichterstattung unterwegs, dann sieht man auch einen deutlichen Unterschied auf den Bildern. Das ist eine ganz schöne Sache, glaube ich. Ja, ich mache sowieso selten Fotos mit Blitz. Also ich glaube, das ist jetzt für mich nicht so wahnsinnig interessant. Aber wo ist da die Hände und wo ist das Ei? Also ich mache gar keine Fotos mit Blitz, weil der so scheiße ist. Ich mag Blitzfotos ganz grundsätzlich nicht, auch wenn der Blitz gut ist. So. Ja. Das sieht einfach immer nicht schön aus. Ja, aber deshalb hast du ja auch größere Sensorpixel, weil Sensor ist größer geworden, aber die Auflösung der Bilder nicht, die rauskommen. Und noch ein bisschen mehr Linse. Das fand ich total verwirrend, wie verkürzt sie das gesagt haben mit größere Pixel sind besseres Bild. Und die Jahre zuvor war kleinere Pixel sind besseres Bild. Also ich bin auch überrascht, dass sie die von der Kommunikation her ist das doch total bescheuert, dass sie die Dinger auf dem Sensor Pixel nennen an der Stelle, um es nach draußen zu vertreten. Weil im Endeffekt, also einerseits sind sie das ja nicht, weil die ja für die verschiedenen Lichtspektren so ein bisschen anders verteilt sind. Ich glaube auch bei denen, also nicht nur bei den teureren Kameras. Also sieht man ja bei diesen RAW-Bildern, dass du ja pro Farbkomponente eine andere Verteilung und ein anderes Wissen hast. Und andererseits ist es wirklich diese verwirrungsgrößere Pixel sind besser. Wir haben noch kein iPad Mini Retina und deswegen machen wir schon mal ein bisschen NLP mit euch. Ich habe keine Ahnung. Aber die Kamera ist an sich gemeint. Die Sensoren. Und die sind nochmal deutlich besser geworden an der Stelle, auch wieder lichtempfindlicher. Und dann eben noch die Software-Features, die du meinst, obendrauf. Genau. Das heißt, die Kamera ist schneller am Start, guckt sich schon mal an, was sie so sieht und optimiert sich schon mal, bevor es überhaupt losgeht, schneller, schreiben sie rein, kann irgendwie besser fokussieren. Kann Multishot, also es gibt da die eine Geschichte, dass es einfach ein besseres Foto macht, wenn du abdrückst so. Mhm. Und sie erklären halt ein bisschen was sie machen, nämlich, dass sie viele Fotos aufnehmen und dann das Schärfste raussuchen oder wenn schlechte Lichtverhältnisse sind, dass sie aus mehreren Bildern eins zusammenrechnen dann auch noch unterwegs. Also sie suchen sich halt die Bereiche der größten Schärfe und rechnen dann quasi mehrere Bilder zusammen, damit alles scharf ist. Da bin ich sehr gespannt, wie man das austricksen kann und nochmal so lustige wie mit Rolling-Shutter-Bilder machen kann. Mhm. Also wenn man einen Ventilator abfotografiert mit dem iPhone, dann hat man ja auch so ein gebogenes Ventilatorblatt. Bei so Geschichten könnte das natürlich auch sein. Könnte gleichzeitig sein, dass es viel besser ist, weil sie halt jetzt viel schneller Bilder aufnehmen können. Das ist nämlich noch eine andere Sache. User-Facing hat man noch den Burst-Modus, einfach gedrückt halten und dann macht er einfach Fotos. Ja. Und zwar 10 pro Sekunde. Und je nachdem, ob sich diese Fotos stark verändern oder nicht, schlägt er einem dann noch vor ein tolles Foto. Man kann immer noch weiter rumsuchen. Oder halt viele Fotos, die so diese Action-Sequenz, die man da abfotografiert hat, am besten repräsentieren. Also die besten Fotos werden einem so in einem Interface gegeben. Und das finde ich eine schöne Sache. Es ist immer was mich sehr nervt, wenn ich diesen Burst-Modus bei einer großen Kamera selber verwende. Das Raussuchen dann vom besten Bild ist echt so, eigentlich will ich eigentlich nur das Beste. Und viel davon kann man, glaube ich, technisch erfassen. Ja, die Schärfe und die Struktur. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ob das so gut funktioniert wie advertisiert. Advertisiert. Nun ja, auch advertisiert wurde noch die Slow Motion. Weil du kannst jetzt nämlich auch Video machen mit 120 Frames pro Sekunde. Mhm. Da ist allerdings die Auflösung da ein bisschen kleiner. Da hast du dann nur 27p. Nur in Anführungszeichen. Aber du hast dann irgendwie so, naja, wie viel ist das dann? Vierfache Slow-Mo sozusagen. Also ansonsten hättest du 30. Ja. Statt 30 FPS hast du 120 FPS. Und kannst dann so richtig schön aussehende, jetzt falle ich langsam ins Wasser und es spritzt um mich herum. Ich bin gespannt, wie viele Videos wir da jetzt dann in Zukunft ertragen müssen. Ich glaube auch, dass das so jetzt die Commoditization of Slow Motion ist. Ist es auf alle Fälle. Also auch wie das Interface, das sie draufgepackt haben, ist großartig. Du machst deinen Shot, also ich habe das dann auch mal in der Press Hands-On Area gesehen, wie das jemand gemacht hat, wirklich. Du machst deinen Shot und dann hast du wirklich so einen Bereich, der Slow-Mo ist in diesem Shot, den du auswählst. Du kannst praktisch wirklich schön, nicht jetzt alles Slow-Mo, was du da hast und nicht alles schnell, sondern so einen Shot, dann diesen Bereich auswählen, dann vielleicht nochmal hinten und vorne cutten. Tolle Sache für so einen Action-Shot, wo man Slow-Mo brauchen könnte. Also von dem, was ich gesehen habe, begeistert es mich, vor allem auch, weil die Kameraqualität, also die Videokameraqualitäten vom iPhone jetzt sind ja schon gigantisch im Verhältnis zu allem, was man ansonsten so in der Größenordnung haben kann. Und wenn das nochmal um eine Größenordnung besser und spannender wird, da bin ich dafür. Da braucht man nur ein bisschen mehr Speicher auf dem Gerät. Und ja. Und in der Cloud. Die Cloud. Ja. Und dann kommen wir quasi jetzt zu dem kontroversesten neuen Feature und irgendwie auch zum größten neuen Feature am 5S. neben der Geschwindigkeit. Kontrovers, nicht? Ja, also das Rechteck ist weggefallen. Das Rechteck ist weggefallen. Ja. Ja, also früher war in diesem Kreis unten so ein quadratisches Rechteck. Von dem sich ja meines Erachtens auch das Rechteck fürs S abgeleitet hat. Das könnte sein, und für das C, und das haben sie behalten. Nun ja, aber jetzt ist das weg und stattdessen haben sie da so einen Sensor reingemacht, der Fingerabdrücke erkennen kann. Wir haben darüber auch schon gerüchtet und geredet. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Touch-ID heißt das Ganze. Mhm. Ja. Touch-ID heißt das Ganze, funktioniert angeblich relativ gut und schnell. Also haben sie in der Pressebereich auch durchaus mit den Leuten, die da vor Ort waren, testen können. Mhm. Man muss da ein paar Mal drauf rumdrücken zum Erkennen, dann sammelt er so seine Daten zu deinem Finger. Man kann, glaube ich, bis zu 5 oder 7 Finger oder sowas kann man einstellen für dein Gerät, für dich, dass du dich damit authentifizieren kannst. Also du kannst auch jemand anders da die Möglichkeit geben, dein Passwort einzugeben, wenn du magst. Gedacht ist es natürlich dafür, dass du verschiedene Finger verwenden kannst. Für beides haben sie sogar gesagt. Also auch die Apple-Belegschaft, die da gesprochen hat. Aber natürlich für mehrere Finger bei dir jetzt, auch die gerechte Hand und sowas. Ja, und was passiert ist, das kann man dann verwenden als einerseits Unlock-Passwort für das Gerät, andererseits für Apple Store-Einkäufe. Mhm. Und für was sie es sonst noch so genau verwenden, haben sie noch nicht gesagt. Sie haben gesagt, sie haben noch keine API dafür. Ja. Da überlegen sie es noch. Und sie haben halt gesagt, dass die Daten halt den speziellen Bereich im Chip nicht verlassen. Das heißt, es ist ja pro Gerät. Secure Enclave. Ja. Ja. Im Wesentlichen heißt das halt, dass der CPU da keinen Zugriff drauf hat, hoffentlich, ja, sondern dass der RAM-Bereich für oder was auch immer, der Speicherbereich eben nur von dem Fingerabdrucksensor quasi zugegriffen werden kann. Nun ja. Also wenn man jetzt mal die ganzen Bedenken zur Seite schiebt, fand ich vor allem interessant, dass ich meine Passwörter damit vergessen kann. Vergessen. Nein, nicht vergessen, sondern also das App Store Passwort einzugeben ist schon sehr nervig. Ja. Das ist also für mich, glaube ich, da wird es so für mich viel interessanter, als den Screen zu unlocken. Ja, ich glaube, das ist auch für mich das Feature, das da am meisten tatsächlich Sinn ergibt. Ich habe zurzeit ein relativ simples App-Store-Passwort, weil ich das dauernd eingeben muss. Mhm. Also, wenn ich das nicht dauernd eingeben müsste, dann könnte ich das komplizierter machen. Ja, also das geht mir auch so. Und das ist auf alle Fälle ein Security-Gewinn an der Stelle. Mhm. Die Frage dann, wie sehr dieser Fingerabdruck, also da können natürlich viele GAUs passieren, wenn sie passieren, also das ist jetzt so eine große Zielscheibe, ja, also wenn das geht, dann passiert das innerhalb des nächsten halben, dreiviertel Jahres, da bin ich mir ganz sicher. Natürlich, also du kannst damit rechnen, dass demnächst im Privatfernsehen irgendein fieser Hacker irgendwie vom iPhone den Fingerabdruck abdampft und dann sich authentifiziert damit. Aber das ist halt irgendwie auch komplett daneben vorbei, weil erstens, es gibt jetzt Software, da schließe ich mein iPhone dran an, da macht es ein Image von, egal ob ich meine PIN eingehe oder nicht. Mhm. Also die Forensic-Software gibt es ja. Was ja mit iOS 7 weit auch stärker verhindert wird, und zwar fast out of the box. Mhm. Also du hast diese Geschichte, dass wenn du dich mit der iCloud und Find My iPhone anmeldest, sobald Find My iPhone aktiv ist, kannst du nicht mal mehr restoren von iTunes. Da musst du erst Find My iPhone ausmachen auf dem Gerät, dass du wieder restoren kannst. Also ich sperre dieses Gerät vor dir weg an sich mal, da haben sie viel gemacht. Werde ich mich aber auch nicht drauf verlassen. Ja. Aber der eigentliche Punkt, den ich machen will, ist, und wie sie das Feature ja auch verkaufen, ist, wir haben gemerkt, 50% unserer Kunden haben nicht mal eine PIN-Nummer, weil ihnen das zu nervig ist. So. Ja. Und für die gamifizieren sie jetzt quasi so diesen Anmeldeprozess. Und die sind in Anführungszeichen sicherer, ja, so zumindest gefühlt. Ja. Ja. Die Frage ist allerdings, also die eigentliche interessante Frage, die ich da sehe in diesem ganzen Themenkomplex, ist nicht, Apple hat meinen Fingerabdruck, die NSA hat meinen Fingerabdruck, irgendwo ist eine zentrale Datenbank mit Fingerabdrücken, was hier auch nicht der Fall ist. Ja. Zumindest, wenn man den Aussagen glauben will. Der eigentlich interessante Punkt ist für mich, dass die Biometrie halt dadurch tatsächlich in den Alltag kommt und halt normativ wird. Also du bist es einfach gewöhnt jetzt dann in Zukunft, dass dein Fingerabdruck für irgendwas benutzt wird, dass irgendwelche biometrischen Features von dir gemessen werden für Alltagsdinge und nicht nur, wenn du in Amerika einreist. Und da ist schon, das ist ein interessanter Punkt. Den könnte man, glaube ich, beleuchten. Alles andere ist halt so ein bisschen so weniger interessant, finde ich. Ich denke, auch den Punkt sollte man mit der richtigen Brille auch angucken, weil solange jetzt wirklich, also wenn die Lösung technisch auf dem Gerät so ist, dass du das wirklich A, dem Gerät anlernst und dann im Endeffekt diesen Fingerabdruck über das Gerät nur als, ich sperre jetzt das, was du eher an Zugängen hast, auf benutzt, dann kannst du es auch für andere Systeme und so weiter benutzen, solange du dein Handy benutzt, um da deinen Finger drauf zu drücken. Ja. Wenn du jetzt am Geldautomaten deinen Finger drauflegst, also das ist ein ganz anderes Thema an der Stelle und die Gefahr ist, glaube ich, schon auch da, dass diese, okay, du machst es jetzt eh auf deinem Telefon schon, die anderen Dinge passieren vielleicht einfach. Ja. Das könnte so sein, aber da ist wirklich ein Riesenunterschied, ob jetzt im Geldautomaten ein Fingerabdruckscanner ist oder auf deinem privaten Handy. So. Ja, aber ich finde auch interessant, wie dieses Fingerabdrucksthema sofort dazu führt, dass alle nicht mehr denken können. So. Also es ist irgendwie so, es wird sofort irgendwie in alle möglichen Richtungen eskaliert. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dieser Fingerabdruck ist was Magisches, ist irgendwie ein Totem, das irgendwie so jetzt abgegeben wird und jetzt ist irgendwie alles vorbei. Und also so, es wird nicht darüber nachgedacht, was eigentlich das Problem ist, sondern es wird dann halt irgendwie so in alle Richtungen eskaliert, von bis hin zu, jetzt hat die NSA dann meine Fingerabdrücke, was ich jetzt so noch nicht absehen kann. So. Glaube ich an der Stelle jetzt und auch. Ich hätte nicht, jetzt eher Sorgen um die restlichen Daten, die aus meinem iPhone rauskommen und zur NSA gehen, als die der Fingerabdrucksensor auf dem iPhone lokal speichert. Das denke ich auch. Ich meine, ich denke, dass dieser Fingerabdruck dann abgegriffen werden würde, so ist von der Diskussionsgrundlage her, das ist dann ein Bug und ein Fehler von diesem Gerät wirklich. Es wäre, ja. Falls das passieren würde. Das darf nicht, ja, das wäre natürlich GAU für Apple an der Stelle, ganz klar. Aber so ist das nicht konzipiert. So ist dieses ganze System, das da jetzt gerade vorgestellt wurde, das hat nichts damit zu tun, außer dass es den Finger scannen kann. Ja, ja. Also, und da unten ist so eine Einheit, die kann deinen Fingerabdruck nehmen. Ja? Aber da ist auch eine Kamera vorne, die kann dein Gesicht fotografieren oder in Wieners Fall irgendwie dann die Unterhose. Ja, und also es werden ja noch dazu, also ich sehe technisch nicht ein, warum dieser Fingerabdruck gespeichert werden sollte. Ja, selbst der Fingerabdruck wird ja nicht gespeichert. Ja. Und es werden die Daten gespeichert, die aus der Analyse rausfallen, des Fingerabdrucks, nämlich die Minutien. Und aus denen kann man jetzt den Fingerabdruck auch nicht rekonstruieren. Ich wollte auch gerade sagen, also an der Stelle auch, wenn man ein bisschen weiterdenkt, das ist ein Security-Feature, da gibt's Konzepte, die heißen, okay, ich kann was verifizieren, ob was das Gleiche ist, aber ich kann es nicht reproduzieren, so wie es bei Public-Private-Key-Kryptographie ja auch ist. Ja, oder Hashing. Oder Hashing. Und wenn so Konzepte werden da angewandt. Das heißt, eben der Finger wird so abgespeichert, dass er wieder erkannt werden kann als genau dieser Finger, aber nicht so, als dass du danach mit deinem 3D-Drucker den Finger drucken kannst, wenn du die Information hast. Ja, das ist halt die Frage, wovor habe ich Angst? Habe ich Angst davor, dass jemand meinen Finger dupliziert? Oder habe ich Angst davor, dass jemand mich identifizieren kann? Ja, darüber. Und die Daten wären da. Deswegen muss man die ganze Diskussion differenziert führen, weil das ist einfach nicht so einfach. Also die Daten, dass dein Finger identifiziert werden kann, ja. Ja. So rum ja. Aber es ist eher so ein Datum, das halt deinen Finger erkennen kann. Genau. Jetzt hier. Ja. So, die Frage ist so, ist das dieser Finger? Es ist nicht so... Es wird nicht ein Bild von deinem Fingerabdruck zur NSA hochgeladen, damit die dann irgendwie an Tatorten deinen Fingerabdruck platzieren kann. Also das ist halt irgendwie so, auf drei Ebenen ist da der Aluhut explodiert. So. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, auch gerade an der Diskussion, die ich so in meiner Twitter-Timeline verfolge gerade, die ist halt überhaupt nicht sachlich. So. Ja. Aber das ist schon interessant, mit den Daten könnte man natürlich dich jetzt erkennen. Ja? Also wenn man dich jetzt sucht, und in irgendeiner Form an diese Daten käme, die in deinem Handy waren für deinen Fingerabdruck, und dann könnte man dich wiedererkennen, dass du irgendwo warst. Das könnte man dir nachweisen dann mal. Aber das ist schon die größte Größenordnung und das geht ja davon aus, dass die Daten da rausflutschen. Ja. Und das ist ja schon. Im Idealfall ist es einfacher, das Telefon zu nehmen und davon den Fingerabdruck von dir abzunehmen, als ins Telefon reinzugucken oder darauf zu hoffen, dass die Daten da rausliegen. Ja, also da ist immer auch die Verhältnismäßigkeit interessant, was hilft da. Und ich denke, alle diese Sachen sind nur dann in einem großen Architektur-GAU. Ja, also wenn Apple da was groß verbockt hat an der Technologie, dann passiert da was, dann ist das kritisch. Und ansonsten ist es eher die soziale Komponente von die Leute, die es benutzen, wissen nicht, wie es funktioniert und denken, es ist genauso in anderen Sachen, wo sie dann Biometrie benutzen. Das ist wirklich eine interessante Komponente, weil ich glaube, wenn das erfolgreich ist und gut funktioniert und Spaß macht, dann werden in 3 Jahren die Leute sagen, warum kann ich da jetzt nicht mit meinem Finger mich authentifizieren, wenn es doch beim iPhone geht? Es ist ja noch perfider. Das nervt mich. Es ist ja noch perfider. Dir wird ja nicht nur antrainiert, dass du dich mit dem Finger authentifizieren kannst, sondern dir wird ja antrainiert, dass du mit deinem Finger zahlen kannst. Da wollte ich auch jetzt gerade nochmal drauf hin, ist es nicht auch ein Schritt dazu, dass das Handy zum Zahlungsmittel wird? Ja, hoffentlich. Wenn das Handy zum Zahlungsmittel wird an der Stelle, dann haben wir kein Problem, weil dann haben wir den Fingerabdruck, der in dem Handy verifiziert wird. Du nur genauso wäre, als würdest du dein Passwort eingeben für deine Kreditkarte oder was auch immer. Und diese Freischaltung wird weitergegeben übers Handy. Sobald es ein Terminal wird, wie jetzt die PIN-Eingabe von deiner EC-Karte, dann ist es scheiße. Aber ich glaube, das ist halt ein technischer Unterschied, der sich nicht transportiert. Ja, ja, deshalb muss man es erwähnen. Ja? Nein, ich glaube nicht, dass das hilft. Ja, also ich glaube, das ist. Ich will es aber probieren. Du kannst es gerne probieren. Ich glaube an die normative Kraft des Faktischen. Legt euren Finger nur auf euer Handy, nicht auf fremde Geräte. Es gibt ja ein vergleichbares Ding und das war die Debatte um die Wahlcomputer. Ja. Weil da war auch erstmal nicht einsichtig, warum soll ich Online-Banking machen können, aber nicht wählen damit. Und da muss man sich halt klar machen, dass es ein anderer Kontext ist, dass da andere Anforderungen da sind. Das wird eine schwierige Debatte, aber die wird eh kommen, ob das jetzt Apple macht oder jemand anderes. Apple macht es halt schneller. Den ersten massenhaft verfügbaren Fingerabdruckscanner am Start. Ja? Also Fingerabdruckauthentifizierer. Es ist halt nichts Neues im Prinzip, aber es ist halt das Neue ist halt, dass es jetzt wirklich in einer Breite deployed wird, die halt gesellschaftlich relevant wird, glaube ich. Ja. Also was mich am meisten in der Debatte ärgert, ist die Argumentation, die ich immer wieder höre, wenn Security angeht. Ihr unzuverlässigen Deppen gebt jetzt alle euren Fingerabdruck ab. Ihr seid doch jetzt schuld, wenn das missbraucht wird. Ja. Also die ständige Umkehr der Verantwortung, das nervt mich unglaublich. Ja. Das verstehe ich nicht auch. Du bist doch schuld, wenn die deine Daten abgreifen. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Debatte, die sollte man da differenziert führen. Da muss man auch ein bisschen ehrlich sein und nicht immer diese einfachen Schlüsse machen mit, wenn ich jetzt meinen Fingerabdruck dahin halte, dann bin ich ja selber schuld. Ja? Oder bist du selber schuld, wenn du das machst? Um es konkreter zu sagen. Ich denke, wenn man es aus der anderen Perspektive betrachten will, dann ist der Fingerabdruck an der Stelle halt auch erstmal so das Mittel oder der Hebel, mit dem du überhaupt sichere Passphrases und Tokens in Verbraucherhände gibst. Ja, weil kein Passwort, das irgendwie der Durchschnittsbenutzer oder die Durchschnittsbenutzerin verwendet, ist so sicher wie im Idealfall jetzt diese Authentifizierungsmethode. So, dass die potenziell auch nicht sicher ist und dass die Biometrie ganz wieder andere Probleme hat. Ja, dass du die dauernd dabei hast, dass du überall deinen Fingerabdruck hinterlässt. Das steht aber auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, man muss da wirklich gucken und auch ehrlich diskutieren und nicht diese Schnellschüsse machen und diese ihr seid doch eh zu blöd zu allem Argumentationen fahren. Ja, also das wird auch nochmal interessant, ob Fingerabdrücke, die ich irgendwo hinterlasse, ausreichen würden, um diesen Chip zu triggern. Ja, da bin ich auch gespannt, ob man das schafft, irgendwie so mit Sekundenkleber und Graphit und so. Man kennt das ja aus diesen Perso, Schäuble war das, glaube ich. Ja, die Schäublone. Die Schäublone. Kennt man ja. Ob das reicht, das finde ich noch interessant, weil sie reden ja irgendwie von Subepidermal und so und also irgendwie, das geht unter die Haut. Keine Ahnung. Das ist sehr interessant. Ich meine, weil an sich ist es natürlich das Gerät selber. Ich meine, du fingerst da ständig überall rum. Dass da ein brauchbarer Fingerabdruck irgendwo noch rumlungert, ist durchaus wahrscheinlich. Ja. Das heißt, das Ja, und man konnte auch oft an den Fingerabdrücken schon die Passwörter sehen. Ja, ja. Die, ja. An den Stellen die natürlich. Tastatur sind. Was, vor ja. allem, vor allem die diese Gesten, die es bei ja. Android gibt als Alternative, da war wirklich so, das ist noch das ein. Ist einfach, das brennt sich ein in dieses Display. Das war echt lustig. Dieses eine Video von jemandem, von einem Tech-Journalisten, der so ein Gerät mal, weiß nicht, hat es mal einen Monat benutzt oder so und dann 3 Monate lang nicht und hat es wieder rausgenommen und hat einfach nicht mehr gewusst, was das Ding war. Einmal schräg drauf geguckt, zack, noch die Wischspuren drauf. Geste da. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wahrscheinlich Nasen nicht sehr tauglich sind. Weil wenn man die Hände nicht frei hat, dann wäre das sehr schön. Das hätte ich jetzt auch gut gefunden. Ja. Ja, aber Nasenabdrücke sind, glaube ich, jetzt auch nicht so eindeutig. Ja. Die Nasenporen. Ja, dann gibt es noch eine andere Frage, die ich mir jetzt ganz praktisch stelle, jenseits von allen Metadiskussionen. Wie ist denn das im Praktischen? Also es ist ja oft so, dass man sein iPhone aus den Händen gibt und sagt, ja, guck jetzt mal im Internet hier oder so. Okay, gut, dann muss ich es wahrscheinlich entsperren und weitergeben. Ja. Ja. Die Frage ist, habe ich bei der Möglichkeit, wenn ich diese 5 Finger habe, auch jemandem zu sagen, du darfst es entsperren, du darfst aber nichts kaufen. Das fände ich sehr, sehr praktisch. Das wäre halt so dieses Multi-User-Feature, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob Apple auf der Ebene differenziert. Das wäre natürlich an sich schön. Was auch schön wäre, wenn sie dann bei den iPads den Sensor auch mit einbauen jetzt. Aber die Frage ist sowieso, ob iPads kommen. Hm. Ja, aber das wäre nicht nur schön, sondern jetzt überleg mal, du hast halt dann noch ein, was weiß ich, einen Jugendlichen, der dein iPad benutzen darf, aber das ist dein Zahlaccount. Ja. Da will ich nicht unbedingt. Es wäre halt so die Methode, durch die Hintertür sozusagen Multi-User-Accounts einzuführen, zumindest auf der Ebene, was Restriktionen eingeht. Ja. Ja, also dass halt, wenn du jetzt das Kind quasi drücken lässt, dass es automatisch in den Restricted Mode geht, dass er nur ein paar Apps aufmachen kann, dass er nichts kaufen kann. Da könnte man machen, ob das Apple macht. Ja, ob das kommen wird, ist ein bisschen fraglich. Ich meine, es hat seinen Grund, dass sie es jetzt beim iPhone machen. Also es ist wirklich so. Ja. Es ist eigentlich schon für eine Person gedacht an der Stelle und für mehrere Finger bei einer Person und vielleicht noch eine vertraute Person, die halt auch was damit machen können soll, ja, dass man nicht das Telefon komplett zusperren muss, wenn man diesen Modus anmacht. Ja, aber das war es dann auch schon. Also die Möglichkeiten sind da, wenn sie was Gutes finden. Also so eine Art von Multi-User-Fähigkeit wäre super, aber mir langt an der Stelle auch schon, wenn ich es entsperren muss an der Stelle und dann damit auch Guided Access aktivieren kann und da auch nicht nochmal eine PIN haben muss, dann das ist mir auch schon in Ordnung. Ja, zack, Browser, Guided Access, fertig. Oh, das wäre toll, verschiedene Modi, je nachdem, welchen Finger ich drauf mache. Nee. Ich habe die App hier gar nicht drauf. Das fände ich cool. Und dann hatte ich noch einen Gedanken mit dem Fingerabdruck. Jetzt ist er gerade weg. Ja, kommt vielleicht gleich nochmal. Ja, du hast uns noch aufgeschrieben, iOS 7 fragt jetzt beim Starten nach dem Passcode. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Das passt in diese ganze Security-Debatte schon auch rein, dass iOS 7 jetzt beim Installieren dich als letzten Schritt fragt, gib mal eine PIN ein, auch auf dem iPad. Also mach den Sperrcode und du musst es aktiv über 2 Dialoge ablehnen, einen einzubauen. War das bisher nicht so? Nee. Ich habe schon lange keins Neues mehr gemacht, aber das war nicht so dominant. Ach ja, genau, die fatale Falle. Wie oft hatte ich es, dass irgendjemand sein System abgedatet hat? Keine Sperre drauf. Auf der SIM, meinst du? Und dann nicht mehr die SIM wusste. Die SIM-PIN. Weil diejenige Person, die seit Monaten nicht mehr gebraucht hat. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich so ein Ding bekomme, mir die SIM-PIN, obwohl ich sie abgeschaltet habe, in 1Password zu speichern und dann in der Dropbox zu halten. Ne? Yes. Ja, aber that's what I do. Ja. Sagen wir mal realistisch. Genau. Aber Finger vergisst man nicht so leicht. Naja. Jo. Ja. Und dann gab es noch Musik auf dem Event. Genau, Elvis Costello war da. Oh ja. Ich fand das so schön. Wer war das gleich wieder auf Twitter? Syracuse, glaube ich. Der meinte, die älteren Entwickler oder die älteren Pressemenschen sollen doch jetzt den Jüngeren bitte erklären, warum das früher Sinn ergeben hat, dass da Musiker spielen, ja. Weil früher war es ein iPod-Event. fand ich nicht. So ging es mir eigentlich irgendwie auch. Mhm. Also vorne Festival, hinten späten Künstler, mittendrin tja. Ist mal iTunes Radio erwähnt, ganz kurz. Ja, also sie hätten ja irgendwie auch, wenn sie es ein bisschen besser gedreht hätten, live zum Festival schalten können. Das hätte noch irgendwie auch was gehabt, aber nun ja. Ja, ja, so viel dann auch zu dieser Keynote. Mhm. Kaufen kann man das dann am 20. alles vorbestellen, zumindest das 5C kann man jetzt diesen Freitag. Genau, 5C könnte man am Freitag vorbestellen, am 20. kann man angeblich kaufen. Schon weiß ich nicht, ob man da so Schlangen bilden muss dann wieder. Oder ach ob, Gott. Ich habe ja so, es gibt ja bestimmt die Premium-Karte von der Telekom. Ja. Von der Telekom habe ich aber ansonsten auch noch nichts gehört, was denn genau so geht. Ja, die Telekom hat wenn du den Goldaufschlag zahlst, den haben wir noch nicht erwähnt. Die Telekom hat gesimst, dass sie sich meldet. Gibt's den gar nicht? Nee. War das nur ein Gerücht mit dem Goldaufschlag? Das war ein Gerücht. Das ist nur eine Farbe. Ah, okay. Ja, ja. Kostet genauso viel wie Space Grau. Kostet genauso viel. Und ob sie gesimlockt sind, standardmäßig oder nicht, ist auch wieder unklar. Wahrscheinlich sind sie wieder genetlockt an der Stelle, so wenn du bei der Telekom kennst. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Naja, ja, aber was ist euer Fazit? Wollt ihr das haben? Ich sowieso. Ja, also wegen 64-Bit halt im Wesentlichen. Mhm. Einerseits, weil man Geräte braucht, mit denen man das auch testen kann. Und andererseits, weil es halt schneller ist. So, wenn ich ehrlich bin. Ja, also eben ein Finger und Foto. Fingerfoto und schneller. Fingerfoto. Ist doch, das ist, was erwartet. Ich will ja gar nicht mehr. Jo. Tja. Ich glaube, vom 4S auf abzugraden ist eh jetzt mal geboten. Ja, also ja, wie du mit so einem kurzen Bildschirm auskommst, verstehe ich sowieso nicht. Ach, der ist bei manchen Sachen ist der schöner. Ja, ja. Das habe ich mir auch lange eingeredet. Nicht bei allen. Nicht bei allen. Nicht bei allen. Es gibt auch andere Neuigkeiten. Also ich wollte gerade nochmal erwähnen, dass es keine anderen Neuigkeiten gab zu Mac Pro, Retina, MacBook Pros oder Mavericks. Ja, dafür gibt es Neuigkeiten zu Apple TV noch, wo du es gerade sagst. Ich habe mich zwar nicht aufgeschrieben, aber Apple TV Update auch nächste Woche am 20. Software Update, was dann irgendwie ein bisschen mehr Airplay Features hat. Nämlich kannst du dann auch mit einem, also irgendjemand kann zu dir kommen und mit seinem iTunes-Account auf dein Apple TV Content sideloaden. Es hört sich kompliziert an, ist es auch bestimmt, aber im Wesentlichen emulieren sie damit ein Feature von dem Chrome-Stick-Ding, dass du eben auch einfach bei einem Freund auf den Apple TV quasi Content laden kannst, den du kennst. Und der Witz ist halt, du lädst das nicht von deinem iPhone, sondern du sagst dem Apple TV von deinem Kumpel oder deiner Freundin, lad dir mal aus dem Netz diesen Film runter, ich habe dafür gezahlt, ist schon okay. Mhm. Aber so konsolentechnisch ist wahrscheinlich dann erstmal nichts mit dem Apple TV, was wir immer die ganze Zeit. Es kam ja nicht mal ein Game Controller jetzt in Erwähnung. Ja. So. Also na gut, also die kommen ja so oder so. Also die kommen ja nicht von Apple, die kommen ja von Logitech und Co. Ja, ja. Und wahrscheinlich jetzt auch schon zu Dingsy. Ja, aber da wird sich aber wahrscheinlich erstmal nichts tun. Ganz im Gegensatz zu Konsolen und Sony. Und da gibt es auch was Neues, nämlich die machen jetzt einen Apple TV. Mit ja, Konsolen. Ja, die haben es verstanden. Sie haben gemerkt, Apple hat so das iPhone in den Kasten gegossen und den Fernseher gestellt. Mhm. Haben sie das gedacht, machen mit der Vita auch. Genau. Das Schöne ist ja, dass alle Gerüchte, die nicht von Apple kommen, mittlerweile von anderen kommen. Stimmt. Also alles, was gerüchtet wird, kommt. Du weißt bloß nicht, ob es von Apple kommt oder von jemand anderem. Also wenn Apple eine Smartwatch macht, dann macht irgendjemand eine Smartwatch, auch wenn Apple keine macht. Genau. Ja. Nee, aber Sony macht jetzt die PS Vita TV. Und im Wesentlichen ist es halt, wie du richtig sagtest, ein Stück Plastik, in das die Hardware der Vita reingegossen ist. Und man kontrolliert das dann mit einem neuen DualShock, der ja irgendwie alle Inputmöglichkeiten hat, die auch so eine Vita hat. Also man kann das auch von hinten anfassen. Ja. Das DualShock. Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an, ist aber so. Ja, ist auch so schlecht wie Sonys Kampagne dazu, von allen Seiten anfassen mit Doppelbrüsten, ist auch nicht so berauschend. Geht gar nicht. Ja, aber jenseits dessen ist es wirklich so, spielt ein Vita-Kram oder? Ja. Also die Aussage ist, spielt PlayStation 1 Spiele, halt ist wahrscheinlich auch dieses ganze Gaikai-Zeug, sprich aus dem Netz eigentlich streamen so die Spiele. Mhm. Spielt, ich glaube, auch PlayStation Portable Sachen und ausgewählte Vita-Titel. Okay. Ja. Mhm. Und sie machen auch eine flachere Vita. So. Ja, ja, die Vita wird auch die neu. Die Vita Slim gehört genau. Da auch irgendwie in dieses Paket mit Moment, rein. Moment, spielt ausgewählte Vita-Titel. Ja, so war zumindest, was ich gelesen hatte. Kann sein, dass ich es falsch interpretiere, okay. Aber das klang jetzt nicht so, als wäre man hundertprozentig sicher, dass alles von der Vita drauf läuft. Mhm. Nun ja, und die neue Vita hat jetzt irgendwie wieder LED statt OLED. Ja, LCD statt OLED. Ah. Ja. Also weniger. Aber trotzdem genauso hübsch angeblich. Mhm. Ich verstehe. Wann kommt das alles? Bald, TM? Keine Ahnung. Ich habe mir kein Datum aufgeschrieben. Mhm. Also die Vita wird halt irgendwie günstig. Also die Vita für den Fernseher. Oktober. Also von Namensgebung finde ich halt echt eine Katastrophe an der Stelle, oder? Also wenn das das portable Gerät ist, dass es da denselben Namen trägt, wie das, was unten drunter ist. Ja. Wobei die PS Vita ist auch nur für Japan angekündigt bisher. Für Europa und USA gibt es noch nichts. In Japan kommt das Ganze am 14. Oktober und die neue Vita kommt am 10. Oktober. Mhm. Ja. Nun ja. Als nächstes habe ich auf der Liste Photoshop CC. Ja, eine neue Version ist verfügbar von Photoshop CC. Und die hat ein sehr nettes Feature. Was ist denn Photoshop CC? Photoshop CC ist die Nachfolgeversion von Photoshop CS6. Ah. Weil das heißt ja alles jetzt Creative Cloud. Ach so. Weil eigentlich irgendwie jetzt alles in der Cloud ist. Verstehe. Und mein Photoshop, ein richtiges Photoshop mit Creative Cloud heißt nicht CC, weil das hat auch Creative Cloud. Nee, das heißt auch noch CC dann. Also, aber Miet. Ich glaube, sie verkaufen so noch gemietet, oder? Kannst du es überhaupt? Ich habe jetzt an Fleisch gedacht. CC Miet. Das fleischige Photoshop. Okay. Ja, jetzt verstehe ich erst, was das ist. Ah, okay. Ja, das ist ja alles kompliziert. Also, sie haben jetzt dieses Mietmodell sozusagen ins Zentrum gerückt und benennen in dem. Also, Photoshop CC ist das, was wir bisher immer als Photoshop kennen. So habe ich es jetzt verstanden. Okay. Ja. Gut. Ich war auch ein bisschen verwirrt von der ganzen Sache. Ja, ja. Vor allem irgendwie der Downloader bietet dir immer noch beide Versionen an. Mhm. Also du kannst die CS6 Sachen noch dir downloaden. Ja, genau. Und Photoshop CC hat eine sehr schöne Funktion jetzt. Und zwar unter dem Dateimenü kannst du auf Generate gehen. Generate einstellen und dann generiert er dir Assets. Und der Generate gibt es den Punkt Image Assets. Also es gibt nur einen Punkt momentan, der heißt Image Assets. Den muss man anklicken, dann muss man nochmal gucken, ob er wirklich angeklickt ist, weil das klappt nicht immer. Und dann kann man, wenn man das Photoshop-File speichert, automatisch sich einzelne Layer rausspeichern lassen. Ah, also Slicey. Was sehr praktisch ist, was man dazu tun muss, ist die Layer benennen. Zum Beispiel, wenn ich eine Layer blau PNG, dann kommt da ein Bild raus mit blau PNG. Mhm. Das ist, das wird gecroppt, also beschnitten, da wo nichts ist. Allerdings funktioniert nicht, so ein bisschen flaky. Allerdings ist es manchmal komisch, da muss man ein bisschen rumspielen, was da passiert. Was man auch machen kann, ist von einer Ebene mehrere Bilder erzeugen, damit man 2x-Assets und 1x-Assets machen kann. Wenn man kurze Dateinamen verwendet, weil die Layer natürlich eine Zeichenbegrenzung haben. Ja, ja, zu den K-Lets wollte ich gleich noch kommen. Okay. Also lange Dateinamen geht nicht, weil 64 Zeichen ist Maximum eines Layer-Namens. Und dann geht's halt einfach nicht. Mhm. Dann das zweite, in dem schönen Beispiel, das sie machen, erzeugen sie ihre Assets fürs iPhone so, indem sie sagen, also du kannst noch Zusatzinformationen geben zur Layer, indem sie sagen, render mir das 1x-Image raus unter blau PNG, das 2x unter 200% blau PNG. Das ist genau so Sache. Macht man seine Retina-Assets, man bläst einfach Bilder auf. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, was sie da nicht verstanden haben an der Stelle. Oder arbeiten sie mit doppelter DPI-Anzahl und dann ist es trotzdem pixelmäßig in Ordnung? Ja, wenn du Smart Objects benutzt, könnte das. Nee, aber die Smart Objects unterstützt es nicht. Ah, okay. Also das ist so, daher gab es in den Kommentaren mit drin. Also man müsste es andersrum machen mit 50%. Das ist aber nicht ganz klar, dass es die nicht unterstützt. In den Kommentaren war es zumindest. Also ich habe heute was Artikel. Und das war dann scharf? Es unterstützt auch Gruppen. Also du kannst eine Gruppe benennen, dann fasst es die Gruppe einfach auf eine Layer zusammen. Mhm. Das ist auch sehr praktisch. Das also schöner Ansatz, an manchen Stellen ein bisschen undurchdacht noch. Und man kann es irgendwie skripten. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie. Läuft alles irgendwie über JavaScript? Läuft über JavaScript und du musst dir was von GitHub runterladen. Man kann da auch irgendwas zusammenhacken. So, also man kann da auch wirklich so ein bisschen eingreifen. Also diese eine Geschichte mit den Smart Objects oder mit SVG direkt rausrendern, also mit Vektoren direkt rausrendern, da kann man irgendwo SVG-Support anmachen und dann geht es ein bisschen besser, aber immer noch, also an sich finde ich es sehr begrüßenswert. Wer, glaube ich, produktiv damit arbeiten will, ist wahrscheinlich mit Slicey besser beraten noch, weil das halt genau für den Anwendungsfall gemacht ist und gut funktioniert. Aber sie bauen Slicey ein, ist die Aussage. Ja, sie bauen Slicey ein und das hat halt wie immer den Vorteil, wenn was eingebaut ist, man kann es einfacher verwenden, man muss nicht nochmal irgendein anderes Programm drüber laufen lassen. Was ich einen großen Vorteil finde, ist, also ich habe Slicey nicht benutzt, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber du kannst halt deine Photoshop Dateien auch mit den richtigen Ebenennamen einfach abspeichern. Hm. Dann kannst du sie irgendwann später mal wieder aufmachen und dann Assets rausrendern. Ja, genau so. Hat auch noch den tollen Nebeneffekt, dass man ein bisschen besser benennt. Außer wenn du lange Dateinamen hast und dann da ewig Dinger stehen. Nun ja. Ja. Tja. Aber lohnt sich, ist glaube ich, ist die brandneue Version. Ich wollte es, ich habe mir CC runtergeladen, da war dann diese Menüfunktion nicht da, was natürlich einfach daran lag, dass man sich das erst runterladen muss und dann updaten. Und updaten ging erst nach Neustart vom Computer. Macht total Sinn. Interessant. Ja, ich musste auch, wie oft ich schon in Adobe Cloud, also die Creative Cloud selber ist so ein Ding, das lebt oben in der Menüzeile. Und nebendran gibt es aber immer noch den Adobe Updater. Und ab und zu updatet der Adobe Updater die Creative Cloud, damit die Creative Cloud danach dann die Apps updaten kann. Mhm. Also, es ist so ein bisschen. Es ist alles ein bisschen flaky, aber ich find's für den Preis okay. Es ist okay alles und, wesentlich besser geworden. Besser. Es ist einfach besser geworden, als es mal war. So. Nun ja, halten wir das fest. Adobe macht tatsächlich Fortschritte. Kommen wir zum Konsum, der ist diese Woche kurz, aber das trifft sich auch ganz gut. Wir haben nämlich vor allem erstmal einen Hinweis auf einen anderen Podcast. Ein Podcast, ja, ich habe einen Podcast gehört und zwar den Debug-Podcast. Und in diesem Debug-Podcast ist Ryan Nielsen aufgetaucht. Ryan Nielsen arbeitet für die Firma, die heißt glaube ich Tumult jetzt, die Hype macht. Genau. Also dieses... ich mache mit offenem Webstandard so Flash-mäßige Sachen. Also Animationseditor, so ein bisschen. Und der hat aber mehrere Jahre lang bei Apple im OS X Management-Team gearbeitet oder war da so ziemlich hoch aufgehangen und er spricht relativ frei von der Zeit, wie das denn so war, was man denn so gemacht hat. Und das ist anscheinend ein Zweiteiler, der zweite Teil von dem Podcast kommt noch. Und ich fand es interessant zu hören, auch die Unterschiede, wie es so bei Microsoft läuft und wie es so bei Apple läuft und wie, also wann die heiße Nadel wie angesetzt wird. Und ich fand es war ein durch und durch informativer und spannender Podcast für mich. Auch wenn man technisch jetzt nicht so versiert ist, funktioniert das auch. Wenn man natürlich auch in den Technologien steckt, funktioniert es noch ein bisschen besser, weil er schon auch so Sachen sehr gut findet oder sehr schlecht findet auf verschiedenen technologischen Ebenen, wo sie sich da schon ein bisschen abnörden. Aber ja, eine gute Empfehlung, hört da mal rein. Tja. Und dann haben wir als letztes Thema noch eine Eigenpromotion, wie wir das manchmal hier so machen. Wir kündigen nämlich an, dass es morgen, also morgen gesehen, wenn ihr das jetzt live oder am gleichen Tag noch hört, sprich ab Donnerstag, den 12., gibt es neue Software von uns im App Store. Jo! Yay, endlich. Ja. Wir haben was ausgebrütet. Haha. Eine Kleinigkeit. Wir haben mittlerweile alle Hühner und Eier und sonstigen Wortspiele durch. Unicorn. Das Unicorn. Das Unicorn, sehr schön. Ja. Ja, es geht darum, wir haben ein Kinderspiel gemacht dieses Mal, ein Brettspiel für Kinder und das trägt den schönen Namen Zicke, Zacke, Hühnerkacke. Ja. Genau, ist vielen vielleicht bekannt als Brettspiel und hat ja auch mal Spiel des Jahres gewonnen, so der Sonderpreis Kinderspiel des Jahres gewonnen. Tja. Und wir sind sogar auch schon nominiert für einen Preis mit der App. Genau. Für den Tommy Kindersoftwarepreis Gedöns unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und für Kinder. Kindersoftware. Sprich, da sind wir eigentlich auch schon ganz, ganz, freuen wir uns schon. Und morgen kommt es dann tatsächlich auch schon mal raus, endlich. Da gibt es dann auch noch eine Sonderfolge Fanboys zu. Kann man hier auch schon mal spoilern. So. Verlinken tue ich das noch nicht, weil man kann es ja noch nicht kaufen, aber wenn ihr das nach einem Datum hört, an dem das rausgekommen ist, dann könnt ihr sowieso jetzt die Sonderfolge hören und da kriegt ihr dann alle Infos, die ihr haben müsst, um tatsächlich zu sehen, was wir da eigentlich so zusammengefuscht haben. Jo. Ja. Viel Spaß. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ihr hört uns dann diese Woche nochmal. Ich bin dann erstmal im Urlaub. Ich auch. Du auch. Es wird spannend, wann es die nächste Fanboys-Folge gibt. Ja. Das könnte kompliziert werden. Wir gucken mal. Nun ja, im Zweifel alles Aktuelle bei Twitter oder sonst wo. Irgendwann hört ihr uns wieder. In diesem Sinne. Bye, bye. Macht's gut. Winke, winke.